Universität Heilbronn. Professor Dr. Gottfried Glamm am 4.5. in einer Stellungnahme wie folgt. Drittens, die erotische Liebe. Nächstenliebe ist Liebe zwischen Gleichen. Mutterliebe ist Liebe zu Hilflosen. So verschieden beide voneinander sind. Ihnen ist doch gemein, dass sie sich ihrem Wesen nach nicht auf eine einzige Person beschränken. Verstehen Sie? Eine einzige